Good morning, people. Guten Morgen, Leute. Three happy people are in the studio. Drei glückliche Personen sind hier im Studio. Four, not three. Vier, nicht drei. Who's sitting there behind me? Daniel, der dort hinten sitzt. Then the other Daniel here behind me. Und der andere Daniel, der hinter mir steht. And then Debbie on my right side. Und Debbie rechts neben mir. Three happy people. Drei glückliche Menschen, siehst du? No, und du bist nicht glücklich? No. Nein, ich bin nicht glücklich. Nein. I had the not so good idea. Denn ich hatte die nicht so gute Idee. My family, six people, to Applebee's last night. Gestern Abend mit meiner Familie mit sechs Personen zu Applebee's zu gehen. I went to bed with stomach of like 9 months pregnant. Und deshalb ging ich ins Bett mit einem Bauch, der sich wie im 9. Monat schwanger anfühlte. And I woke up and I still feel like 9 months pregnant. Und ich wachte auf und fühle mich immer noch wie im 9. Monat schwanger. Und ich denke, das wird noch 2 bis 3 Tage so weitergehen. Deshalb muss ich heute aus der Freude des Herrn leben und nicht aus einem Glücksgefühl. Kennt ihr den Unterschied zwischen Glück und Freude? Sie schaut mich an und klimpert mit den Augen. Was heißt das jetzt? Alles Glück und Freude? Das eine ist abhängig von den Umständen, das andere ist unabhängig. Ich bin also voller Freude, aber nicht glücklich. Doch ich werde darüber hinwegkommen. Okay. Wir beantworten heute wieder Fragen. Wir warten immer gerne, bis mindestens 100 Leute da sind. Und das haben wir fast. Also fangen wir an. Fragen und Antworten. Okay, and you, as always, my dear, choose whatever question you want to answer. Und wie immer entscheidest du, meine Liebe, welche Fragen du beantworten möchtest. Let's see. Look at this one. Schau dies an. Bitte, was kann ich tun, dass mein Geliebter zu mir zurückkommt? Oh, that my beloved comes back to me. I really don't know. Das weiß ich wirklich nicht. Because if your beloved chooses to come back to you, then he comes. If he doesn't, then you let him go. Es ist so, wenn dein Geliebter beschließt, zu dir zurückzukommen, dann kommt er. Wenn nicht, dann lässt du ihn gehen. I do know. Eines weiß ich. Never manipulate your beloved. Manipuliere deinen Geliebten nie. So never manipulate the guy to come back to you. Manipuliere deinen Geliebten nie, zu dir zurückzukommen. Das weiß ich. Basically, what you need to do is what God does. Im Grunde genommen musst du das tun, was Gott tut. In Luke chapter 15. In Lukas 15. There's the story of the prodigal son, as we call it. Steht die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie wir sie nennen. And the son that the father loved so much just left. Und der Sohn, den der Vater so sehr liebt, ging einfach weg. Und ich gebe dir den Rat, dasselbe zu tun, was der Vater getan hat. Lass ihn einfach gehen. Der Vater ging ihm nicht hinterher. Er schickte ihm keine WhatsApp oder E-Mail oder Nachricht. Der Vater ging nicht in die Fürbitte, um ihn zurückzubringen. Der Vater ließ ihn einfach gehen. Eines Tages, als er am Ende war, am Boden, beschloss er, zurückzukommen. Dann rannte der Vater auf ihn zu und umarmte ihn. Doch bis zu dem Moment, als er sich freiwillig entschieden hatte, zurückzukommen, hat der Vater gar nichts getan. True love lets people Wahre Liebe lässt Menschen frei. Denn wahre Liebe sucht nie die eigenen Interessen. Das ist mein Rat für dich, meine Liebe. Willst du was dazu sagen? Nein, nichts hinzuzufügen. Schau, das ist eine gute Frage, die viele Menschen haben. Was kann ich tun, damit mein Segen heute ankommt? Your blessing cannot arrive today. I'm sorry to tell you this. Dein Segen kann heute nicht ankommen. Sorry, dass ich dir das sagen muss. As long as you try to find out what to do for your blessing to arrive today, you will never experience your blessing. Solange du herauszufinden versuchst, was du tun kannst, damit dein Segen heute zu dir kommt, wirst du deinen Segen nicht erleben. Because your blessing arrived 2000 years ago. Denn dein Segen ist bereits vor 2000 Jahren zu dir gekommen. And you could have experienced it the moment you came into Jesus Christ by faith. Und du hättest ihn in dem Moment erleben können, als du durch Glauben in Jesus Christus hineingekommen bist. So, unless you change what you believe in your heart, you will not experience the blessing. Solange du das, was du in deinem Herzen glaubst, nicht veränderst, wirst du den Segen nicht erleben. Because in your heart your blessing is in the future and you're trying to bring it into the present. Denn in deinem Herz besteht der Segen in der Zukunft und du versuchst ihn in die Gegenwart zu holen. Du musst verändern, was dein Herz glaubt. Ich empfehle dir sorgfältig, meine beiden Bücher Leben aus der Fülle des Neuen Bundes und Leben ohne Begrenzungen zu studieren. Oder schau auf YouTube nach. Wir haben jede Menge kostenlose Videos darüber. Doch es hat wirklich damit zu tun, was dein Herz glaubt. Überleg mit mir. Wenn dir alles gegeben wurde durch Jesus Christus, dann wurde es dir in dem Moment gegeben, als Christus sein Werk vollendete. Und er vollendete sein Werk, als er mit seinem Blut in den Himmel ging, um den neuen Bund zu besiegeln. Dort hat er es vollendet. Vor fast 2000 Jahren. Doch für dich wurde er erst verfügbar, als du durch Glauben in Christus hineingekommen bist. Von dem Moment an, als der Segen für dich verfügbar war, also seit du in Christus bist, bis zu dem Zeitpunkt, an dem du ihn erlebst, das hängt davon ab, wie lange du brauchst, bis du es glaubst. In dem Moment, in dem du es glaubst und danach handelst, gehört es dir. No more to add. Da ist nichts hinzuzufügen. She has a lot of questions. Ja, sie hat viele Fragen. She has questions that actually are for everybody. Ich wähle nur Fragen aus, die für alle geeignet sind. Das hat mit einer Abordagen mehr general. Okay. Yeah, this lady, I really recommend you to study New Covenant. Dieser Frau empfehle ich wirklich, den Neuen Bund zu studieren. Wow, this is an interesting question. Wow, das ist eine interessante Frage. Was denkt Gott darüber, wenn man zum Arzt geht, um seine Unfruchtbarkeit zu beheben? Schau. Du musst das mit deinem Gewissen ausmachen. Mach dir keine Gedanken wegen Gott. Die Bibel sagt dir nicht, ob du gehen sollst oder nicht. Wenn die Bibel dir nicht sehr klar sagt, wenn die Bibel es dir nicht klar verbietet, dann entscheide nach deinem Gewissen. Eines musst du verstehen. Gott will nicht, dass auch nur eine Frau auf der Welt unfruchtbar ist. So God wants you to have children. Gott will, dass du Kinder bekommst. Now how you resolve that has to do with your conscience. Wie du damit umgehst, hat mit deinem Gewissen zu tun. God is fine as long as you have children. Für Gott ist es okay, solange du Kinder hast. But we do have plenty of orphanages that you can adopt from. Wir haben viele Waisenhäuser, du kannst da ein Kind adoptieren. Adoptar uma criança para que você chegue lá. Wow. Das ist eine schwere Frage. Die Frau meines Vaters betrügt ihn. Soll ich es ihm sagen? Das ist eine schwierige Frage. My father's wife is cheating on him. Shall I tell him? That's a difficult question. Ich kann dir nicht sagen, was du tun sollst. Nur Gott kann dir sagen, was du tun sollst und dein Gewissen, wenn es richtig programmiert ist. Aber ich kann dir einen Rat geben. Und mein Rat ist, nein. Und ich sage dir auch, warum. Weil es nichts mit dir zu tun hat. It's your father's and your mother's problem. Es ist das Problem deines Vaters und deiner Mutter. Or your mother and his wife's problem, yeah. It's between those two. Oder das Problem von seiner Frau, das Problem von den beiden. I think to get into other people's problems, unless they are part of my problem, makes no sense. Und ich denke, es macht keinen Sinn, in die Probleme von anderen hineinzugehen, sofern es nicht meine eigenen Probleme sind. I have a big dog downstairs. Ich habe unten einen großen Hund. He probably weighs close to 50 kilos. Er wiegt mittlerweile an die 50 Kilo. What happens if you go up to him and pinch him in the ear really hard? Was passiert, wenn du ihn ganz fest ins Ohr zwickst? See what it did big for. Go ahead and try. Probier es aus. The Bible says he who messes with other people's problems is like somebody who pinches the dog in the ear. Die Bibel sagt, wer sich in die Probleme von anderen Leuten einmischt, ist wie jemand, der einen Hund ins Ohr zwickt. So I think the only way that sin like this needs to be confronted if it's you are involved. If it has to do with you. Okay? Deshalb denke ich, dass es der einzige Weg ist, dass du Sünde nur dann konfrontieren musst, wenn du selbst involviert bist. Es muss etwas mit dir zu tun haben. Es ist, tivesse alguma coisa a ver com você. But I am assuming that you are already an adult. Aber ich gehe davon aus, dass du bereits erwachsen bist. That's what it looks like. So scheint es für mich zu sein. And to other adults, there is a sin problem. Und hier haben andere Erwachsene ein Problem mit Sünde. Temos problema de pecado. You know, so it's their sin. Es ist ihr Sündenproblem. Der Problem do pecado deles. So I would not confront that. Deshalb würde ich es nicht konfrontieren. What you can do. Aber was du tun kannst, if they are falls sie Christen sind, that's an important thing. Das ist wichtig. The Bible says that the Father disciplines by bringing things to the light. Die Bibel sagt, der Vater erzieht uns, indem er Dinge ans Licht bringt. Remember, that's how the Father treats his children, so it has to be Christian. Aber denk daran, so behandelt der Vater seine Kinder, das heißt, sie müssen Christen sein. Filhos, está falando sobre cristãos, então. If they are Christians, what you can say is, Father, will you please bring these things to the light? For the sake of love and restoration. Aber wenn sie Christen sind, kannst du sagen, Vater, bitte bring diese Dinge ans Licht, um der Liebe willen und zur Wiederherstellung. Oh, that is not so. I was going to ask the question, though, what if the father finds out that this daughter knew and never told him? He would feel like she was lying to him. Ich frage mich, was passiert, wenn der Vater herausfindet, dass die Tochter es wusste und es ihm nie gesagt hat, dann könnte er das Gefühl haben, dass sie ihn angelogen hat. Das tempo todo e nunca falou para ele. Ele também se sentiria traído pela própria filha. So, Debbie would probably tell him, I would not. Das heißt, Debbie würde es ihm wahrscheinlich sagen, ich würde es nicht tun. I don't know, I'm just saying, because then she's going to be accused by her father for knowing and not saying anything. Nein, ich weiß es nicht, ich sage das nur, denn dann würde sie von ihrem Vater angeklagt werden, weil sie es wusste und nichts gesagt hat. Pray for me. Deshalb mach, was immer du tun willst. Bet um Weisheit von Gott. Sabedoria numa situação como essa. Debbie should have answered the question in the first place. Seht ihr, Debbie hätte die Frage zuerst beantworten sollen. It would have been so much smarter than what I said. Es wäre so viel klüger gewesen, als das, was ich gesagt habe. Pray for wisdom. Bete um Weisheit. Yeah. I was gonna say, pray that it would be exposed. Ich wollte sagen, bete, dass es aufgedeckt wird. Você poderia orar para que isso fosse exposto. If they're Christians, otherwise I don't pray. Wenn es Christen sind, sonst bete ich das nicht. Because sinners have nothing to do with me. Denn Sünder haben nichts mit mir zu tun. Neither with God. Und auch nicht mit Gott. Sinners need to hear the gospel. Sünder müssen das Evangelium hören. Sinners need to hear the gospel. Sünder müssen das Evangelium hören. Yeah, the father's children need to be disciplined. Die Kinder des Vaters müssen diszipliniert werden. I can always talk to the father about my brothers and sisters. Deshalb kann ich immer mit dem Vater über meine Brüder und Schwestern reden. But I don't talk to the father about the sinners. I talk to the sinners about the father. Aber ich rede mit dem Vater nicht über die Sünder. Ich spreche mit den Sündern über den Vater. Why? Think, das ist super. Das ist so. Oh, thank you. Think about it. Oh, du denkst, das ist nett. Dankeschön. Father about the children, but we talk to the sinners about the father. Aber überleg dir das. Wir sprechen mit dem Vater über die Kinder, aber wir sprechen mit den Sündern über den Vater. Really good question. Das ist eine wirklich gute Frage. Sprich ein bisschen über unsere Identität in Christus. Speak a little bit about our identity in Christ. Look. Schau. This morning, heute Morgen bin ich wegen Applebee's so früh aufgewacht, nicht wegen dem Heiligen Geist. Also tu niemals das, was ich gestern getan habe. Geh nie in ein Restaurant und iss zu viel. It's not smart. Das ist nicht klug. Anyhow, I woke up and the whole morning I was thinking and meditating and reading about one thing only. Wie auch immer, ich bin also heute Morgen aufgewacht und habe immer nur über eine Sache gelesen und meditiert. Unsere Identität in Christus. It's a wonderful to have Debbie in this. Es ist so wunderbar, Debbie mit uns im Studio zu haben. When I said I was making up because of the restaurant, and the whole morning I was thinking. Als ich sagte, ich bin aufgewacht wegen dem Restaurant und dachte den ganzen Morgen lang nach. Debbie said you were thinking about the Bible verse, if you're glutton, put a knife to your throat. Sagte Debbie, du hast über den Vers nachgedacht, wenn du gierig bist, setz ein Messer an deine Kehle. I should have thought about the Bible verse before I went to the restaurant. Ich hätte an den Bibelvers denken sollen, bevor ich in das Restaurant ging. Afterwards, it's too late. Hinterher ist es zu spät. You just have to suffer the consequence of your joy. Du musst einfach die Konsequenzen deiner Freude ertragen. Wie alle leiden. Zumindest leide ich nicht alleine. Wisst ihr, ich sage den Leuten immer, der beste Richter, den ich kenne, ist mein Haus. Die Bibel spricht von wahren Richter. Wenn ein Glied leidet, dann leiden alle. In unserem Haus sind wir so verbunden, dass gestern 7 von uns gelitten haben. Alle Mitglieder unserer Gemeinde litten zusammen. Because all of us ate too much. Denn wir alle aßen zu viel. Wir alle wachten auf und dachten, ah, warum habe ich das getan? Yeah. Doch zurück. Wir brauchen ein bisschen Spaß, denn der Himmel ist ein Ort der Freude. Unsere Identität in Christus. Eigentlich könnten wir 10 einstündige Lehreinheiten darüber machen. I'm just recording an entire long series in our mentoring. Ich nehme gerade eine komplette lange Serie für unser Mentoring auf. Wenn du noch nicht Teil unseres Mentorings bist, kannst du dich anschließen. Schreib uns einfach an. Wir haben es auf Deutsch, Englisch und Portugiesisch. Und ich bin mittendrin, eine sehr lange Serie darüber aufzunehmen, was es bedeutet, in Christus zu sein. Basically, I'm just going to mention a few things. Deshalb werde ich hier nur ein paar Dinge erwähnen. You can live by your identity or you can live by who you are in Jesus. Du kannst aus deiner Identität leben oder daraus, wer du in Jesus bist. And the difference is huge. Und der Unterschied ist riesig. Look, schau. In me, I can do as much as I've learned to do. Schau, in mir kann ich so viel tun, wie ich gelernt habe zu tun. In Christ, I can do as much as I can believe that I can do. In Christus kann ich so viel tun, wie ich glaube, dass ich tun kann. So in me, my own abilities are my limitations. In Christ, my faith becomes my limitation. In mir sind meine eigenen Fähigkeiten auch meine Begrenzungen. In Christus wird mein Glaube zu meiner Begrenzung. So if I can believe anything in Christ, I can do anything in Christ. Wenn ich irgendetwas in Christus glaube, kann ich es auch tun, wenn ich in Christus bin. I'll give you just one quick example. Ich gebe euch nur ein kleines Beispiel. In Philippians 4, Paul said, in Philippa 4 sagt Gott, God will provide all of our needs according to his riches in glory. Gott wird für all unsere Bedürfnisse sorgen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. That's because I'm in Christ. Das geschieht, weil ich in Christus bin. As much as you can believe how big his riches in glory are, it's as much provision as you can have. Das heißt, so sehr wie du glauben kannst, dass sein Reichtum in Herrlichkeit ist, so sehr kannst du seine Versorgung erleben. So his riches in glory, that means his riches in heaven. Sein Reichtum in Herrlichkeit, das ist sein Reichtum im Himmel. If I believe that heaven is a place without any material limitations, I can live without any material limitations. Wenn ich glaube, dass der Himmel ein Ort ohne irgendwelche materiellen Begrenzungen ist, kann ich auch ohne materielle Begrenzungen leben. Das ist in Christus. Aber wenn ich in Reinhard lebe, kann ich nur so viel Versorgung haben, wie ich beschaffen kann. Einige von euch sind glücklich und können mehr beschaffen und andere sind nicht so glücklich, weil ihr nicht so viel beschaffen könnt. Ihr verbringt also euer ganzes Leben damit zu lernen, wie ihr mehr beschaffen könnt. In Christus musst du nie lernen, mehr zu beschaffen. In Christus musst du dein ganzes Leben lang lernen, das Richtige zu glauben. So the more you can bring your heart to believe what it means to be in Christ, the less limitations you will face. Je mehr du dein Herz dazu bringst, zu glauben, was es bedeutet, in Christus zu sein, desto weniger Begrenzungen wirst du erleben. Your identity in Christ. sua identidade em Cristo. Tenho certeza que você tem muito para dizer. Deine Identität in Christus. Du hast bestimmt viel dazu zu sagen. All right. I'll give you free access to the mentoring, my dear. Du darfst frei Zutritt zu den ganzen Mentoring-Sachen haben. In Englisch oder in Deutsch? Sagst du mir später. Okay. Oh, look at this one. Oh, schau diese Frage an. Wie kann ich auf dieselbe Weise im Übernatürlichen leben, wie Jesus und Paulus das ganz natürlich taten? Naturalmente vivia. How can I relate to the supernatural in the same atmosphere as Jesus and Paul naturally did? It's really simple. Join EPS, but you have to wait until 2024. Das ist ganz einfach. Nimm am EPS teil, aber du musst bis 2024 warten. I can't teach you this here because it would take weeks. Ich kann dir das hier nicht beibringen, denn das würde Wochen dauern. Or you can study and read. Oder du kannst studieren und lesen. To answer this question is an impossibility here. Aber die Frage hier zu beantworten ist unmöglich. Wow. I'm sure it's a question a lot of people have too. Wow, ich bin sicher, das ist eine Frage, die viele Leute ebenfalls haben. Wie kann ich mein Herz überzeugen, dass ein Geliebter bzw. Ehemann mich bis zum Schluss attraktiv findet? Ich bin schon lange Single. Convince my heart to attract a beloved, a husband, until the end. I've been single for a long time. Okay, I'm gonna be really honest. Okay, ich werde jetzt sehr ehrlich sein. Because I committed myself to always be honest. Denn ich habe mich verpflichtet, immer ehrlich zu sein. Especially honest to my own beliefs. Insbesondere gegenüber meinen eigenen Glaubensüberzeugungen. So, before you try to convince your heart that you can have a husband. Bevor du versuchst, dein Herz zu überzeugen, dass du einen Ehemann haben kannst, musst du eine Entscheidung treffen und das ist absolute und vollkommene Hingabe. Debbie und ich lernen das jungen Menschen seit, ich weiß nicht, fast 30 Jahren oder mehr. Wir haben viel mit jungen Menschen gearbeitet. And we've seen so many young people getting married when they actually obeyed and put into practice what we're teaching them. Und wir haben so oft erlebt, dass junge Menschen heiraten, wenn sie unserer Lehre tatsächlich gehorchen und sie praktizieren. First of all, stop trying to convince your heart that you will have a husband. Also zuerst einmal hör auf, dein Herz davon zu überzeugen, dass du einen Ehemann haben wirst. Or that you need a husband. Oder dass du einen Ehemann brauchst. Maybe you should. Vielleicht solltest du darüber sprechen. Du machst das so viel besser als ich. We'll ask Debbie to teach us. Ich bitte Debbie darüber zu lernen. Sie tut das mit so viel Gnade und doch so viel Ernsthaftigkeit. And it was her own experience. Und es war ihre eigene Erfahrung. But think the whole thing about this question has to do with who has the first place in your heart. Wir denken, diese Frage hat damit zu tun, wer den ersten Platz in deinem Herzen hat. A lot of single people are so fixed on I need a husband, I need a wife, I gotta get married, and that's the first thing in their heart, first thing in the morning, last thing at night, all day long, they're thinking about this. Viele Singles sind darauf fixiert, ich brauche einen Ehemann, ich brauche eine Frau, ich muss heiraten, und es ist das erste am Morgen und das letzte am Abend, und den ganzen Tag lang denken sie nur darüber nach. Some people are just get to the point where they're just so desperate that nobody, they're just pushing away all the prospective mates, because nobody wants to marry somebody who's so desperate to get married. Yeah, yeah. Einige Personen sind irgendwann so verzweifelt, dass sie dadurch alle potenziellen Partner verscheuchen, denn niemand will eine Person heiraten, die so verzweifelt heiraten will. Ninguém quer se casar com uma pessoa tão desesperada. So the first thing you have to do is just put all that aside and make the Father, Jesus, Holy Spirit, your number one in your heart, the only one. Das Erste, was du tun musst, ist also, dass all das zur Seite zu schieben und den Vater, Jesus, den Heiligen Geist zur Nummer 1 in deinem Herzen zu machen, zum Einzigen in deinem Herzen. Und wenn du das tust, kommst du zur Ruhe. When we taught people this, sometimes we thought, then they'll never get married, because even if the right person does come to them, they won't see it, because they're just so fixed. Als wir das den Leuten lehrten, dachten wir, dass sie niemals heiraten würden. Denn selbst wenn die richtige Person zu ihnen kommt, würden sie es nicht sehen, weil sie so auf Gott fixiert sind. So wahr. But even in my experience, I was willing to live the rest of my life single, just Aber selbst in meiner Erfahrung, ich war bereit, den Rest meines Lebens als Single zu leben, nur ich und Gott. And until I think you get to that point, I don't think you're going to find that the right person. Und solange du nicht an diesen Punkt gekommen bist, denke ich nicht, dass du die richtige Person finden wirst. And anyways, the best way to find the right person is if two people are so fixed and so concentrated on God's number one in their life and they find each other, then it's going to be perfect. Und auf jeden Fall ist das der beste Weg, um die richtige Person zu finden, wenn beide Personen so fixiert und ausgerichtet darauf sind, dass Gott die Nummer eins in ihrem Leben ist. Und wenn sie sich dann finden, wird es perfekt sein. First of all, just give it up. Give it up, commit it to God and just commit yourself to him and do just you and him every day. Deshalb zuerst einmal gib es auf. Gib es auf, übergib es Gott und gib dich einfach ihm hin, du und er, jeden Tag. And then along your way of walking with him, you will just naturally stumble over probably the one that Und auf deinem Weg mit ihm wirst du wahrscheinlich ganz natürlich über die Person stolpern, die richtig für dich ist. Parando no caminho com a pessoa que é correta para você. In most cases, that person was there the whole time. Yeah. They just didn't even recognize. In den meisten Fällen war die Person die ganze Zeit über schon da. Du hast sie nur nicht erkannt. Só não conseguia reconhecer. Think about the power of the heart. Denk an die Macht des Herzens. You know, the more I study about the heart, the more I realize. Everything has to do with the heart. Je mehr ich über das Herz studiert habe, desto mehr habe ich erkannt, alles hat mit dem Herz zu tun. You are so desperate in your heart to have a man. Du siehst das auch so desesperado. Wenn du in deinem Herzen so verzweifelt einen Mann haben willst oder eine Frau, was passiert dann? Basically, you program your heart to take anybody. Du programmierst dein Herz quasi darauf, irgendjemanden zu nehmen. Now you're gonna get into marriage with just anybody. Dann gehst du mit irgendjemandem eine Ehe ein. Qualquer pessoa. But let's imagine you're a woman. Aber nehmen wir mal an, du bist eine Frau und in diesem Fall ist das so. So your heart constantly releases this energy, desperate, desperate, desperate. I want a man. Dein Herz setzt nun ständig diese Energie frei, verzweifelt, verzweifelt. Ich möchte einen Mann. Your heart will attract which kind of man? Was für eine Art von Mann wird dein Herz anziehen? A man that will take advantage of a desperate woman. Ein Mann, der eine verzweifelte Frau ausnutzen wird. Eine Mulher desesperada. So you're just going to become an object in the life of another male. Why would you want that? Du wirst dadurch lediglich ein Objekt im Leben eines anderen Mannes. Warum möchtest du das sein? So surrender. Also gib dich hin. In fact, we told people, go home, kneel down. Wir sagten zu den Leuten, geh heim, knie dich hin. Kneel down is a sign of true surrender. Hinknien ist ein Zeichen von wahrer Hingabe. And say, God, from all of my heart, I let this go. Und sage, Gott, von ganzem Herzen lasse ich das los. You are my lover. Du bist mein Liebhaber. My husband. Mein Ehemann. My closest friend. Mein engster Freund. You're all I desire. Thank you. I let this go. Du bist alles, wonach ich mich sehne. Danke. Ich lasse alles los. I don't want to let this desire go because I really have it. Aber Reinhard, ich will diese Sehnsucht nicht loslassen, denn ich habe sie wirklich. That's why you have to let it go. Deshalb musst du sie loslassen. Because this desire has become an idol in your heart now. So let it go. Denn diese Sehnsucht ist ein Götz in deinem Herzen geworden, also lass ihn los. But Reinhard, isn't it natural to want to be married? Aber Reinhard, ist es nicht natürlich, dass man verheiratet sein will? Nein. You know why it's not natural? Weißt du, warum das nicht natürlich ist? Adam never walked the earth and said, "Oh my God, I'm missing somebody. I need to get married." Weil Adam nie auf der Erde gewandelt ist und sagte, "Oh mein Gott, ich vermisse jemanden. Ich muss heiraten." It was God's idea. Es war Gottes Idee. The desire to get married is supernatural. It's not natural. Das heißt, die Sehnsucht zu heiraten ist übernatürlich, nicht natürlich. It was born in the heart of a supernatural God. Denn sie wurde im Herz eines übernatürlichen Gottes geboren. Your natural desire. Surrender to a supernatural God who desires for you to be married and let him sort it out. Also lass deine natürliche Sehnsucht los. Gib dich einem übernatürlichen Gott hin, der sich danach sehnt, dass du verheiratet bist und lass ihn die Sache lösen. So many times. Und ich sage dir, wir haben es so oft erlebt. Look at this one. Nehmen wir diese. Hola, amados. Deus Hallo, Geliebte. Prüft Gott unseren Glauben und warum? Küsschen. Beloved, does God test our faith and why? Kisses. Look. Does God test our faith? Prüft Gott unseren Glauben? I know. Ich weiß es nicht. Oh, I know that our faith is tested. Ich weiß, dass unser Glaube geprüft wird. And our faith has to be tested. Und unser Glaube muss geprüft werden. So I don't see God behind the testing of our faith. I see light behind the testing of our faith. Aber ich sehe nicht Gott hinter der Prüfung unseres Glaubens. Für mich steht das Leben hinter der Prüfung unseres Glaubens. So will our faith be tested? Yes, the Bible is clear. James talks about it, Paul talks about it, Peter talks about it. Wird also unser Glaube geprüft? Ja, die Bibel ist eindeutig. Jakobus spricht darüber, Paulus und Petrus sprechen auch darüber. Why is our faith tested? Warum wird unser Glaube geprüft? Why does God test our faith? Nicht warum überprüft Gott unseren Glauben. Faith is tested for various reasons. Also, dein Glaube wird aus verschiedenen Gründen geprüft. If your faith is not real biblical faith, wenn dein Glaube kein richtiger biblischer Glaube ist, it's really good for you to find out. Ist es wirklich gut, wenn du es herausfindest. And you only find it out in the test of faith. Und du findest das nur bei der Prüfung des Glaubens heraus. I give you a very simple example. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wenn du genügend Geld für die nächsten 5 Jahre auf deinem Konto hast, hast du keine Ahnung, ob du Gott tatsächlich für Versorgung vertraust. How can you find out? Wie kannst du das herausfinden? Today you lose every single penny that you had safe. Wenn du heute jeden einzelnen Cent verlierst, den du gespart hast, dann zeigt deine Reaktion in diesem Moment, was du wirklich glaubst. Wenn deine Reaktion ist, ach egal, es ist nur Geld. Ich habe jeden Tag mein tägliches Brot. Mein Vater im Himmel sorgt dafür, dass ich morgen meine Rechnung bezahlen kann. Das Leben ist wunderbar. Then you actually believe God for provision. Dann glaubst du tatsächlich an Gottes Versorgung. So, if you panic, wenn du Panik bekommst. Oh mein Gott, ich habe mein ganzes Geld verloren. Wie soll ich die Rechnung bezahlen? That test has shown what you really believe. Dann zeigt dieser Test, was du wirklich glaubst. Ich habe das über 40 Jahre lang gepredigt. Und zwar, your faith is never proven what you say in good times. Dein Glaube ist nie bewiesen durch das, was du in guten Zeiten sagst. Your faith is only shown how you react and how you speak in difficult moments. Dein Glaube zeigt sich nur daran, wie du in schwierigen Momenten reagierst und sprichst. Imagine how terrible it would be. Stell dir vor, wie schrecklich es ist. If you have to find out that you don't have faith for healing. When the doctor says you have cancer and you have a few weeks to live. Wenn du herausfindest, dass du keinen Glauben an Heilung hast, wenn der Arzt sagt, sie haben Krebs und nur noch 2 Wochen zu leben. It's too late to fix that. Es ist zu spät, das zu beheben. How wonderful it is to find out that you don't have faith to be healed. Wie wunderbar ist es herauszufinden, dass du keinen Glauben daran hast, geheilt zu werden. The doctor says you have a stone in your kidney. Wenn der Arzt sagt, sie haben einen Nierenstein. Because the stone in the kidney doesn't kill you. Denn der Nierenstein bringt dich nicht um. So now you can fix the issue in your heart. Und nun kannst du das in deinem Herzen beheben. Christen, die keine Überprüfung ihres Glaubens mögen, meiner Meinung nach ist es dumm, es nicht zu mögen. Denn sie leben lieber in Ignoranz als im Sieg. So Christians who really want to live an incredible life of faith, they will love the test of faith. Doch Christen, die ein fantastisches Leben des Glaubens haben wollen, lieben die Prüfung des Glaubens. Denn meistens kennen wir den Unglauben in unserem Herzen gar nicht. Er zeigt sich in Zeiten der Prüfung. Wenn man eine Prüfung in der Schule hat, erkennt man, was man wirklich weiß. Du findest es heraus, was du wirklich tatsächlich weißt. Willst du etwas hinzufügen, Liebling? Nein? Debbie ist sehr kind. Debbie ist wirklich lieb. Sie ermutigt mich immer. Oh, I'm going to answer this question because here in Brazil, this is a very common problem. Ich werde diese Frage beantworten, weil das hier in Brasilien ein sehr verbreitetes Problem ist. Wie gehe ich mit einer religiösen Familie um, die Probleme mit Drogenabhängigkeit, mit Abhängigkeit von chemischen Substanzen hat? Wenn ihr das also außerhalb von Brasilien anschaut, wo das nicht so verbreitet ist, dann sei einfach bitte geduldig. A religious family that has problems with drug dependence, with dependence on chemical substances. Yeah, drug addiction. Look. Also schau. Your question is a little bit vague. Die Frage ist ein bisschen vage. But it's in Brazil, it's a very common thing. Aber in Brasilien ist das sehr verbreitet. So I don't know if the drug addiction problem is a minor or is an adult. That's a difference. Ich weiß nicht, ob der Drogenabhängige ein Minderjähriger oder ein Erwachsener ist. Das ist ein Unterschied. Dependente química, ela é menor de idade ou maior de idade? Because if it's a child, then you parents are responsible for the child. The child is not responsible for its own life yet. Denn wenn es ein Kind ist, seid ihr Eltern für das Kind verantwortlich. Das Kind ist noch nicht für sein eigenes Leben verantwortlich. But if they are adults, aber wenn es Erwachsene sind, nobody can set you free from the things that you love, not even God. Dann kann dich niemand von den Dingen freisetzen, die du liebst, nicht einmal Gott. People want their drug addiction, there's absolutely nothing you can do. Wenn diese Menschen ihre Drogenabhängigkeit haben wollen, kannst du absolut gar nichts tun. Now, if it's your family that affects you, doch wenn es deine Familie ist und es dich beeinflusst, and it looks like you're an adult, und es scheint, dass du ein Erwachsener bist, pack your bags and go. Pack deine Koffer und geh. That is my best advice I can give you. Das ist der beste Rat, den ich dir geben kann. I used to work with drug addicts. Ich habe mit Drogenabhängigen gearbeitet. We had drug addicts living in our house. Wir hatten Drogenabhängige, die in unserem Haus lebten. A whole bunch of drug addicts saved that we worked with. Eine ganze Reihe von Drogenabhängigen wurde gerettet, mit denen wir arbeiteten. And here's what I found out. Und dabei habe ich Folgendes herausgefunden. Drug addicts can be free unless they really want to deep, deep, deep in their heart. Kein Drogenabhängiger kann frei werden, wenn er es nicht aus tiefstem Herzen möchte. You know, many drug addicts say, I want to be free from drugs, but I only want to be free from the consequences, not from the problem. Viele Drogenabhängige sagen, ach ja, ich möchte frei von Drogen werden, aber eigentlich wollen sie nur frei von den Konsequenzen werden, nicht vom Problem. So, if they don't want to be free, pack your bags and go. Wenn sie also nicht frei werden wollen, dann pack deine Koffer und geh. It hurts to watch people we love destroyed by drugs. Oh, there's nothing you can do. Es tut weh zu sehen, wie sich Menschen, die man liebt, durch Drogen zerstören, aber es gibt nichts, was du tun kannst. Do you know what helped me? Weißt du, was mir geholfen hat? He loves them more than you love them, and it hurts him more than it hurts you, and he still lets them live in drugs. Gott liebt sie mehr, als du sie liebst, und es tut ihm mehr weh als die, und er lässt sie dennoch mit Drogen leben. So we have to let people be free. Deshalb müssen wir Menschen frei sein lassen. If they want to be free, which from your question seems they don't want to because they're religious. Wenn sie frei sein wollen, und von deiner Frage denke ich, dass sie nicht frei sein wollen, weil sie religiös sind. In Goiás, I know a really, really, really good Christian rehab center. The best I know in the whole country. In Goiás ist eines der besten christlichen Reha-Zentren, das ich kenne. Das beste im ganzen Land. And we can give you the contact. Und wir könnten dir die Kontaktdaten geben. Aber these people want the contact, not if you want them to go there. Nur wenn diese Leute die Daten haben wollen, nicht wenn du möchtest, dass sie dorthin gehen. If you want to live in the drugs, just let them. Wenn Leute mit Drogen leben, dann lass sie. If they don't want to, then we will help. Wenn sie nicht wollen, dann werden wir ihnen helfen. We could also sort of pray that God would give them dreams to wake them up. Wir können auch beten, dass Gott ihnen Träume gibt, um sie aufzuwecken. Que Deus dê sonhos a essas pessoas para que elas possam acordar dessa vida. Because sometimes just having a scary dream that God can speak directly to them can be a turning point. Right? Manchmal haben sie einen beängstigenden Traum, durch den Gott direkt zu ihnen spricht. Das kann ein Wendepunkt sein. Very good. Sehr gut, sehr gut. Look. Wie kann ich Heilung über meinem kleinen Hund proklamieren? Wie kann ich uneingeschränkten Glauben haben? Sehr inkonditional. How can I declare healing over my little dog? How do I have unconditional faith? Let's talk about unconditional faith. Sprechen wir zuerst über uneingeschränkten Glauben. The basis for faith, for true biblical faith, die Grundlage von Glauben, von wahrem biblischen Glauben, what you want. Ist nicht das, was du willst. Neither is it love for your little dog. Und es ist auch nicht deine Liebe für deinen kleinen Hund. That doesn't give you any biblical basis for faith. Das gibt dir keinerlei biblischen Glauben. Não te dá nenhuma base para sua fé. The absolutely only basis for true biblical faith. Die absolut einzige Grundlage für wahren biblischen Glauben is the will of God that you have understood. Ist der Wille Gottes, den du erkannt hast. Entendi. So, you have to read the Bible and you've got to talk to God and figure out, does he want your dog to be healed or not? Du musst also die Bibel lesen und mit Gott sprechen und herausfinden, möchte er, dass dein Hund geheilt wird oder nicht. Você tem que descobrir se Deus quer que a sua cachorra seja curada. Why is this important? Warum ist das wichtig? Because faith is not this magic, superstitious thing that we can apply to make happen whatever we want to. Denn Glaube ist nicht diese magische, abergläubische Sache, die wir anwenden können, um das geschehen zu lassen, was wir wollen. Nein. Faith is the vehicle that brings the power of God and the will of God into our life. Glaube ist das Mittel, das die Kraft Gottes und den Willen Gottes in unser Leben bringt. Also, find out what God wants for your dog. Finde heraus, was Gott für deinen Hund will. Once you found it out, you believe it, you choose to declare what God says, and everything will be fine. Wenn du es herausgefunden hast, dann glaube es und entscheide dich, das zu proklamieren, was Gott sagt, und alles wird gut sein. Das ist eine gute Frage. Sind wir Personen, die heute etwas verdienen, weil wir Kinder und Erben mit Christus sind? Are we people who deserve something today because we are children and we are heirs with Christ? Yes. Ja. You know, this is actually a very important question to answer in your own heart. Das ist tatsächlich eine sehr wichtige Frage, die du in deinem Herzen beantworten musst. So, and I'll tell you why. Und ich sage dir warum. Okay. Because do you want to go to the question to find one thing wrong? And here is why this is important. Deshalb ist das wichtig. You cannot act in real faith until you believe that you deserve what you believe in. Você não pode agir. You cannot act in real faith until you believe you deserve what you believe for. Du kannst nicht in wahrem Glauben handeln, solange du nicht glaubst, dass du das verdienst, wofür du glaubst. Acredite que você merece aquilo que você tem esperado. You know, I have a whole course of faith where I teach about, I think it's 30 hours. Schau, ich habe einen ganzen Kurs über Glauben, in dem ich an die 30 Stunden lehre. I think it's for a very, very cheap amount. I think. I don't know my own stuff really. Es kostet nur sehr wenig Geld, denke ich. Ich kenne meine eigenen Sachen nicht wirklich. You know, we have to learn so much about faith. I understand. Christians don't even know what it means to live by faith. Aber wir müssen so viel über Glauben lernen. Ich verstehe das. Christen wissen oft gar nicht, was es heißt, aus Glauben zu leben. Many Christians are trying to claim things from God, but don't even believe they deserve it. Viele Christen versuchen, Dinge von Gott in Anspruch zu nehmen, aber sie glauben gar nicht, dass sie diese verdienen. And this will not work. Und das wird nicht funktionieren. I tell you why it won't work. Ich sage dir, warum? Because real faith is with your heart. It's not something rational. Denn echter Glaube funktioniert mit deinem Herzen. Es ist nichts Rationales. So I did a test at my last heart seminar that shocked everybody. Ich habe einen Test bei meinem letzten Herzseminar gemacht, der alle schockierte. I called out a volunteer. Ich habe einen Freiwilligen herausgerufen. And I'm asking if he deserves to be und gefragt, ob er es verdient, wohlhabend zu sein. Ich fragte ihn, ob er das denkt. Doch als wir den Test gemacht haben, bewies er ja, er denkt das wirklich. Aber als ich ihn mit dem Herzen verbunden hatte, hat er den Test nicht bestanden und er war mehr als alle anderen schockiert. So his heart didn't really believe it, but yet rationally he convinced himself that he believed it, which he didn't. Sein Herz hat es also nicht wirklich geglaubt, doch rational hat er sich selbst überzeugt, dass er es glaubt, doch er tat es nicht. Also denk darüber nach. If you don't believe you deserve to be prosperous, to be healed, to be victorious, to be more than a conqueror, you're not going to really believe it. Wenn du nicht wirklich glaubst, dass du es verdienst, wohlhabend, geheilt, siegreich, mehr als ein Überwinder zu sein, dann wirst du es nicht wirklich erleben. And this is one of the huge problems in Christianity. Und das ist eines der riesigen Probleme der Christenheit. People have not found the true identity in Jesus Christ. Dass die Leute ihre wahre Identität in Jesus Christus nicht gefunden haben. Wenn du nicht weißt, wer du in Jesus bist, heißt das, du weißt nicht, wer du bist. Wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du nicht, was du verdienst. Wenn du nicht weißt, was du verdienst, weißt du nicht, wie du darauf zugreifen sollst. Wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du nicht, was du verdienst. Wenn du nicht weißt, was du verdienst, weißt du nicht, wie du darauf zugreifen sollst. Alles ist verfügbar für jeden Christen. Denk mal darüber nach. Es gibt nicht mehr Versorgung für mich als für dich. There's not more victory available for me than there is for you. Es gibt nicht mehr Sieg für mich als für dich. Ja, für você. Bible says God is not respect of person. He doesn't give a little to some and a lot to others. It's not God. Die Bibel sagt, Gott schaut nicht die Person an. Er gibt nicht einigen wenig und anderen viel. Das ist nicht Gott. God has given every single Christian absolutely everything to live a life of extraordinary victory. Gott hat jedem Christen absolut alles gegeben, um ein Leben des außergewöhnlichen Sieges zu führen. Du wirst nur auf so viel zugreifen, wie du glaubst, dass du tatsächlich verdienst. Deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind, nicht in uns selbst. Je mehr du weißt, wer du in Christus bist, desto mehr weißt du ganz natürlich, was du verdienst. So it's really important. We have to reject this wrong theology. Es ist also wirklich wichtig, wir müssen diese falsche Theologie abweisen. Look what I wrote down. Schau, was ich aufgeschrieben habe. This is something quite important. In my notes this morning with Jesus. In meinen Notizen heute Morgen mit Jesus. Ich hatte hoje no meu tempo com Jesus. We have preached condemnation and sin so long. Wir haben so lange über Verdammnis und Sünde gepredigt. That we do not know how to preach righteousness. Dass wir nicht wissen, wie man Gerechtigkeit predigt. And tell people what they are in Christ. Und den Leuten sagt, was sie in Jesus sind. When someone does tell them, they feel it is a false teaching. Wenn jemand es ihnen sagt, denken sie, es ist eine falsche Lehre. They feel that anything is a false teaching that doesn't honor sin and lift it into the place of Christ. Sie empfinden, dass alles eine falsche Lehre ist, die Sünde nicht ehrt und sie an die Stelle von Christus erhebt. Levanta o pecado, aquilo que dá mais evidência para o pecado, e coloca isso no lugar de Cristo. We have made defeat, victory, poverty and all the other stuff more important than who we are in Jesus. Wir haben Niederlage, Sieg, Armut und all die anderen Dinge wichtiger gemacht als das, wer wir in Jesus sind. In Jesus. Ich bin ein Sünder, der aus Gnade gerettet ist. Ich verdiene gar nichts. Also danke Gott, dass du mir ein kleines bisschen Gnade gegeben hast, aber ich verdiene sie wirklich nicht. Tja, du wirst haben, was dein Herz glaubt. Du verdienst alles. Weil Jesus alles verdient und du bist in ihm. Hast du eine Frage ausgesucht? Debbie konnte keine Frage finden. All right. Okay. Let's find another one. Finden wir eine andere Frage. Oh, this is a good question. Oh, das ist eine gute Frage. Die Lilian uns geschickt hat. Wie sind wir in einer Welt, die gegen das Christentum ist, permanent mit Gott verbunden? God in a world that actually against Christianity. Look. Schau. It's actually a really good question, but it's more simple than many people realize. Das ist wirklich eine gute Frage, doch das ist viel leichter, als viele Leute erkennen. I can only be connected, truly connected in intimacy to one woman. Ich kann in Intimität verbunden tatsächlich nur mit einer Frau sein. She's the one I chose. Sie ist diejenige, die ich erwählt habe. The moment I connect myself intimately to another woman, this connection is broken. In dem Moment, in dem ich mich intim mit einer anderen Frau verbinde, ist diese Verbindung hier zerbrochen. So you cannot be intimately connected to God if you're also connected to this world or the system of this world. Das heißt, du kannst nicht intim mit Gott verbunden sein, wenn du auch mit dieser Welt verbunden bist, mit dem System dieser Welt. In this world, but we're not off this world. Deshalb sagte Jesus, wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. If you make a choice that Jesus is the only one who is allowed in your heart, wenn du dich entscheidest, dass Jesus der einzige ist, der in deinem Herzen erlaubt so ist, and your intimacy is with God through Jesus Christ, und deine Intimität mit Gott ist durch Jesus Christus, suddenly the world that's against Christianity doesn't even bother you anymore. It's not even a matter. Wird dich die Welt, die gegen das Christentum ist, plötzlich gar nicht mehr kümmern? Sie ist dir egal. Weißt du warum? Of the system in this, of this world. Weil du nicht von dem System dieser Welt bist. So if I am connected to the system of this world, I'm really bothered that they are against Christianity. Wenn ich jedoch mit dem System dieser Welt verbunden bin, dann stört es mich wirklich, dass sie gegen das Christentum sind. But if I live in intimacy with God, aber wenn ich in Intimität mit Gott lebe, nothing that this world does or nothing that this world does not do will have any effect on my life. Now, dann wird nicht, was diese Welt tut oder nicht tut, irgendeine Auswirkung auf mein Leben haben. Paul said, schau, was Paulus sagt. Paul says, I have been crucified to the world and the world has been crucified to me. Paulus, er sagt, ich wurde der Welt gekreuzigt und die Welt wurde für mich gekreuzigt. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? To me, the world is dead, but I'm also dead to the world. Paulus sagt, für mich ist die Welt tot, aber ich bin auch für die Welt tot. So what does it mean? Was bedeutet das? It means that you are alive in Christ. Es bedeutet, dass du in Christus lebendig bist. You're completely dead to the system of this world, and the system for you is dead too. Aber du bist vollkommen tot für das System dieser Welt. Und das System dieser Welt ist für dich ebenfalls tot. The only way we navigate safely into the future. Dies ist der einzige Weg, wie wir uns sicher in die Zukunft hineinbewegen können. When I watch how many Christians are so connected to the world, alive to the world, and the world alive to them. Wenn ich beobachte, wie viele Christen so sehr mit der Welt verbunden sind, lebendig für die Welt und die Welt lebendig für sie. I ask the question, how are they going to make it? When it gets really, really bad. Stelle ich mir die Frage, wie werden sie es schaffen, wenn es wirklich schlimm wird? It's already bad. It's going to get much, much, much worse. Es ist bereits schlimm, aber es wird noch viel, viel schlimmer werden. So you have to say, deshalb musst du sagen, ich bin tot für die Welt, deshalb ist es mir egal, ob die Welt das Christentum liebt oder hasst. Es ist mir egal, ob mich die Welt ablehnt, mag oder liebt, das ist mir egal. Denn ich bin tot. I heard a woman say something last week that gave me goosebumps, not only on my arms, but my whole body. Ich habe letzte Woche gehört, wie eine Frau etwas sagte, das mir eine Gänsehaut brachte, nicht nur auf meinen Armen, sondern am ganzen Körper. Normalerweise bekomme ich nur an meinen beiden Armen Gänsehaut, aber ich hatte es am ganzen Körper. A long time to the same man. Die Frau ist seit langer Zeit mit demselben Mann verheiratet. She's serving Jesus in the most wonderful way. Sie dient Jesus auf wirklich wunderbare Weise. She found out that her husband keeps cheating on her. Und hat herausgefunden, dass ihr Mann sie immer wieder betrügt. You know what she said? Weißt du, was sie sagte? Dead women cannot be cheated on. Sie sagte, tote Frauen können nicht betrogen werden. I'll just continue to serve Jesus. Ich werde Jesus einfach weiter dienen. Never heard a woman say that. Ich habe noch nie gehört, dass eine Frau das sagt. Sie sagte das, nicht wahr, Daniel? Oder habe ich es falsch zitiert? Denk mal darüber nach. Wenn du tot für die Welt bist, was kümmert es dich dann, was die Welt über das Christentum denkt? Aber der Kirche wurde nur beigebracht, stirb dir selbst, trage dein Kreuz und sprich auf eine religiöse Weise. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand darüber predigt, wie man tot für die Welt ist und wie die Welt tot für mich ist. So that's something you have to embrace. Das ist also etwas, das du annehmen und umarmen musst. Another question, can you do a seminar of the heart in Guyana? Das ist keine Frage. Kannst du ein Herzseminar in Guyana machen? Schau mal, lieber Freund. I can. Ich kann. Of course, not this year, but next. Nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr. But I'm not gonna try to make it happen. Aber ich werde nicht versuchen, es umzusetzen. So, if you can bring me at least 130, 140, 150 people that will do it, aber wenn du mir mindestens 130, 150 Leute bringst, die das machen werden, werde ich es tun. Pelo menos umas 150 pessoas a gente faz. Because it doesn't make sense for me to travel for 20 people to Goiânia. 20 people can travel here. Denn es macht keinen Sinn für mich, für 20 Personen nach Goiânia zu reisen. 20 Leute können hierher reisen. But for me, the heart seminar is something I have to multiply. I know that. Aber für mich ist das Herzseminar etwas, das ich multiplizieren muss. Ich weiß das. Olli? This is something I would like to answer, but I really can't. Das ist etwas, das ich beantworten möchte, aber ich kann es wirklich nicht. Ich leide so sehr. Ich möchte einen Ausweg finden. Ich gehe durch so viel Leid und ich möchte leben. Sabe de sofrimento, eu quero luz. I'm suffering so much. I would like to find a way out. I'm passing through suffering. I want light. I feel compassion for you, my dear friend. Wirklich, ich empfinde Barmherzigkeit mit dir, mein lieber Freund. But I can't help you because it's a very vague situation. Aber ich kann dir nicht helfen, denn das ist eine sehr vage Situation. Ich will dich ajudar porque essa é uma situação muito vaga para mim. But you need to not only connect with Jesus, you need to connect with real people who really love you. Doch du musst dich nicht nur mit Jesus verbinden, du musst dich mit echten Menschen verbinden, die dich wirklich lieben. I can tell you that never does God want you to live a life the way you describe it. Of course. Ich kann dir sagen, dass Gott niemals so ein Leben will, das du beschreibst. Selbstverständlich nicht. But I don't know why you're suffering. I don't know what's the reason. I don't know anything. Aber ich weiß nicht, warum du leidest. Ich kenne den Grund nicht. Ich weiß gar nichts. So send us a message on our direct. Also schick uns eine Nachricht direkt. Tell us where you live. Und sag uns, wo du lebst. And maybe we have students of our prophetic school that live near you, and we can connect you, because I would really love, I would love to help people come to a life of Und vielleicht haben wir Studenten von unserer prophetischen Schule, die in der Nähe wohnen, mit denen wir dich verbinden können. Denn ich würde dir liebend gerne helfen, in ein Leben des Überflusses zu kommen. Ich weiß, dass Jesus niemals will, dass du das erlebst. Also schick uns eine Nachricht, und wenn es dort IPS-Studenten gibt, dann schauen wir, was wir tun können, um dich zu verknüpfen. Oh, schau, diese Frage wird ebenfalls vielen Menschen helfen. Wie weiß ich, dass ich dem Plan Gottes folge, wenn er still ist? Ich möchte einfach nützlich sein. Sehr nett, ich applaudiere dir. Du möchtest einfach nur nützlich sein. Ich liebe das. Und hier ist deine Frage. How do I know if I'm following the plans of God when he is quiet? I just want to be useful. Here is the question. Hier ist die Frage. Aqui está a resposta. Is God really quiet, or haven't you heard him? Ist Gott wirklich still, oder hast du ihn nicht gehört? That's the first question you have to answer. Das ist die erste Frage, die du beantworten musst. Es könnte sein, dass Gott still ist, aber es könnte auch sein, dass du nicht gelernt hast zuzuhören. Now once you figure out that actually I just don't hear God. Und wenn du herausfindest, dass du Gott einfach nicht hörst, dann musst du lernen zu vertrauen, dass Gott ein guter Vater ist, der immer mit seinen Kindern spricht. Und beschränke ihn nicht. Er kann auf 1000 verschiedene Arten sprechen. Aber wenn du tatsächlich herausfindest, nein, ich bin ein Kind, das Gott hört, aber er spricht tatsächlich nicht, dann kann ich dir jetzt wirklich helfen. Weißt du, warum der Vater oftmals nicht redet, wenn wir ihn fragen, was wir tun sollen? Weil es eines der größten Ziele im Herzen des Vaters ist, reife Kinder zu haben. Kannst du dir vorstellen? Ich habe 3 Söhne, 34, 32 und 17. Kannst du dir vorstellen, wenn mein 34- und 32-jähriger Junge nichts nun Nützliches tun können, wenn ich ihnen es nicht Schritt für Schritt erkläre? Liebling, würdest du das mögen? Dass sie dir jeden Tag ständig Nachrichten schreiben und dich fragen, was sie tun sollen, um nützlich zu sein? Würdest du dich dann gut fühlen? Nein. Also schau. Which parent is pleased when the child is not useful? Unless the daddy tells him everything except to take. Welche Eltern freuen sich, wenn das Kind nicht nützlich ist, außer wenn der Papa ihnen jeden kleinen Schritt auf dem Weg erklärt? If the child is 2 years old, the parent is fine with that. Wenn das Kind 2 Jahre alt ist, ist das okay für die Eltern. When the child is 32 years old, it's not fine. Aber wenn das Kind 32 Jahre alt ist, ist das nicht okay. Das heißt, dein Vater, mein lieber Freund, möchte, dass du ein reifes Kind wirst. Und dein Kind lernt, gute Entscheidungen zu treffen durch Fehler, aus denen es lernt. Also, du sagst, Gott, sag mir, was ich tun soll, sag mir, was ich tun soll, ich will nützlich sein. Zeig mir deinen Plan, zeig mir deinen Willen. Und der Vater lächelt nur, aber er spricht nicht. Und du sagst, ich will nützlich sein, also sag mir, was ich tun soll. Der Vater lächelt weiter und sagt, und ich möchte, dass du reif bist. Und du lernst nur dann reif zu werden, wenn du lernst, Entscheidungen zu treffen. Aber was, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll? Das ist einfach. Letztendlich, wenn du nie weißt, was du tun sollst, dann tu das Liebevollste und du bist nützlich. So einfach ist das. Also sag heute einfach, Gott, ich weiß wirklich nicht, was du von mir möchtest. Aber ich weiß, dass du möchtest, dass ich vollkommen liebe. Deshalb werde ich jede Person, der ich heute begegne, vollkommen lieben. Und am Ende des Tages, wenn du ins Bett gehst, stellst du dir diese Frage. Habe ich heute gelernt zu lieben? Habe ich heute geliebt? Und wenn die Antwort ja ist, und dann sagst du, wow, Gott, danke, ich war heute nützlich. Wer liebt, ist immer nützlich. Siehst du, wie einfach das ist? Also seien wir heute nützlich. Debbie wird sehr nützlich sein heute. Sie wird Tacos und Käsekuchen für eine ganze Reihe von Leuten machen. Das zeigt sehr viel Liebe. 40 Tacos macht sie. Daniel wird heute auch sehr nützlich sein. Er wird die Tacos essen, die Debbie machen wird. Das zeigt seine Liebe für sie. Seht ihr, er ist ebenfalls sehr nützlich. Und ich werde für all unsere Mägen beten. Das ist also auch nützlich. Nun wird Debbie das letzte Wort haben, welches das nützlichste Wort vom ganzen Life sein wird. Ich denke, sehr oft, wenn du eine Not siehst, zum Beispiel siehst du einen Obdachlosen auf der Straße und er berührt wirklich dein Herz und du sagst, oh Herr, tu etwas für den Obdachlosen. Vielleicht zeigt dir Gott etwas, das er tun will, um Obdachlosen zu helfen. A lot of times when we have a deep burden for a group of people or certain people, a certain person. Sehr oft, wenn wir eine tiefe Last für eine bestimmte Gruppe von Menschen oder eine bestimmte Person haben, that sometimes that's God's way of showing us how he wants us. He wants to use us to help in that situation. Dann ist das manchmal Gottes Art, um uns zu zeigen, wie er uns gebrauchen möchte, um in dieser Situation zu helfen. Also anstatt immer darum zu beten, dass er etwas tut, müssen wir einfach aufstehen und anfangen, etwas zu tun. Genau das ist bei uns passiert. Wir sahen die Not der Kinder. Wir hatten keine Ressourcen oder irgendeine Idee, was wir tun sollten. Also begannen wir einfach das bisschen zu tun, was wir tun konnten. Und das bisschen wurde größer und größer und größer. Wenn du also eine Not siehst, dann versuche einfach der Not zu begegnen oder den Nöten. Make you useful in that one person, or it could be a whole ministry. Yeah. Und Gott wird dich nützlich für diese eine Person machen, oder es kann auch ein ganzer Dienst sein. Fulfill the Bible verse, whatever your hands find to do with all your might. Erfülle den Bibelvers, was immer deine Hände zu tun finden, tu mit deiner ganzen Kraft. Fazemos isso de todo o nosso coração. Or do it unto the Lord. Oder tu es für den Herrn. And you will be blessed, they will be blessed. Yeah. Du wirst gesegnet sein, sie werden gesegnet sein. You will be useful. Und du bist nützlich. Wow, I see. Seht ihr, Lives ohne Debbie machen nicht wirklich Sinn. Lives become much more useful when Debbie is here. Die Lives werden viel nützlicher, wenn Debbie hier ist. But it's true. Think about it. We get so religious in our thinking. Aber es ist wahr. Denk doch, wir werden so religiös in unseren Gedanken. Wenn du eine Not siehst, tu es. Sei nützlich. Leute, da ist so viel Potenzial in jedem Einzelnen von uns. Direkt hinter dieser Kamera ist heute ein wunderbarer junger Mann. gosto bastante. Ich mag ihn sehr. Und wir werden ihn bitten, zu kommen und Hallo zu euch zu sagen. Er ist ein Student in unserer Schule des Übernatürlichen. Und er ist gerade für ein paar Tage in unserem Haus. Und gestern hat er mir erzählt, dass er eine wirkliche Last für Teenager hat. Also schau, sein Name ist Daniel. Er hat ein paar Wahlmöglichkeiten. Er kann zu Hause sitzen und eine Last für den Teenager haben, bis er in Rente geht. Und viele Christen tun genau das. Und er kann zu Hause sitzen und jeden Tag fasten und beten, bis er in Rente geht, dass er für Teenager gebraucht wird. Ich habe Menschen getroffen, die seit 20 Jahren gebetet haben, dass Gott sie in Waisenhäusern gebraucht, und sie wurden es nie. Oder er kann sagen, für den nächsten Teenager, dem ich begegne, werde ich nützlich sein. Ich werde Gott um ein prophetisches Wort bitten. Und ich werde einfach irgendetwas machen. Und wenn er gemäß dem handelt, was er in seinem Herzen empfindet und welche Not er sieht, wird er nützlich. Wir haben sogar einen Teenager, an dem er üben kann. Also Daniel, komm mal her und sage Hallo zu unseren Leuten. Das ist Daniel. Das ist unser Schüler der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Er ist ein wunderbarer junger Mann, sehr nützlich. Er liebt das Übernatürliche. Er liebt die geistliche Welt. Und er ist wirklich hungrig, dass er von Gott gebraucht wird. Also sag etwas zu ihnen. Kein Druck. Es ist wirklich gut, hier zu sein. Ich glaube so sehr an das, was Reinhard und Debbie sagen. Sie haben eine Last für das Leben. Und ich habe ihm gestern gesagt, dass sie dieses Herz für die Teenager haben. And I told him yesterday that I have this heart for the teenagers. Und ich werde mit Jesus vorangehen, bis ich wirklich herausfinde, wie ich das tun soll, und ich werde nicht aufhören. And I'm going to walk with Jesus until I really find out how to do this, and I'm not going to stop. Okay. Thank you guys. Danke Leute. It's always good to be with you. Es ist immer gut, mit euch zusammen zu sein. Ich werde euch erinnern, dass wir nur diese Woche Lives haben, dann gibt es 3 Wochen lang keine Lives. Denn Debbie und ich müssen nach Europa gehen, um zu arbeiten. Wir arbeiten live. Und neben all der Arbeitszeit in Europa, werden wir tatsächlich auch 4 Tage nehmen, um zu feiern, dass wir 36 Jahre verheiratet sind. Wir gehen irgendwohin nach Europa, wo uns niemand finden kann. Also 3 Wochen keine Lives und eine Hochzeit. Oh ja, wir halten auch eine Hochzeit und in einem der wunderschönsten Orte in Europa. Wir gehen zu einer Hochzeit, zu einer Taufe. Wir machen ein paar Konferenzen. Es wird Spaß sein. Und Debbie wird mit mir gehen. Ja! Wir sehen uns, Leute. Ciao, ciao.